Erster, das ganze Volk machte Usia zum König. Er war erst 16 Jahre alt. Er folgte seinem Vater Amazia. Zweiter, er baute die Stadt Elot wieder auf. Er gab sie an Juda zurück. Das geschah nach dem Tod seines Vaters. Dritter, Usia war 16 Jahre alt. Er regierte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jechoja. Vierter, er tat, was Gott gefiel. Er machte es genau wie sein Vater Amazia. Fünfter, er suchte Gott, solange Sachaja lebte. Sachaja lehrte ihn über Gott. Gott gab ihm viel Erfolg. Sechster, er kämpfte gegen die Philister. Er riss die Mauern von Gad und Astod nieder. Er baute dort neue Städte. Siebter, Gott half ihm gegen die Philister und die Araber. Er half ihm auch gegen die Moiniter. Achter, die Ammoniter zahlten ihm Geld. Er wurde bis nach Ägypten bekannt. Er war sehr mächtig. Neunter, Usia baute Türme in Jerusalem. Er baute sie an den Toren und Ecken. Er machte sie sehr stark. Zehnter, er baute Türme in der Wüste. Er grub viele Brunnen für Wasser. Er hatte viele Tiere und liebte die Landwirtschaft. Elfter, Usia hatte ein großes Heer für den Krieg. Die Soldaten waren in Gruppen geteilt. Beamte zählten sie genau. Zwölfter, es gab 2600 Anführer. Sie waren alle tapfere Männer. Dreizehnter, unter ihnen waren 307.500 Soldaten. Sie waren sehr stark und halfen dem König. Vierzehnter, Usia gab dem Heer Schilde und Speere. Er gab ihnen Helme, Panzer und Steine. Fünfzehnter, er baute Maschinen in Jerusalem. Sie schossen Pfeile und große Steine. Gott half ihm und er wurde mächtig. Sechzehnter, aber dann wurde er stolz. Er tat etwas Schlechtes gegen Gott. Er ging in den Tempel und verbrannte Weihrauch. Siebzehnter, der Priester Asaja ging ihm nach. 80 andere mutige Priester gingen mit ihm. Achtzehnter, sie sagten, du darfst das nicht tun, Usia. Nur die Priester dürfen Weihrauch verbrennen. Geh weg aus dem Heiligtum. 19. Usia wurde sehr wütend. Er hielt das Gefäß für den Weihrauch fest. Da bekam er plötzlich eine Hautkrankheit an der Stirn. 20. Die Priester sahen die Krankheit an seiner Stirn. Sie schickten ihn schnell hinaus. Er ging auch selbst schnell weg. 21. König Usia blieb krank bis zu seinem Tod. Er wohnte in einem eigenen Haus. Sein Sohn Jotham regierte das Volk. 22. Der Prophet Jesaja schrieb den Rest von Usias Leben auf. 23. Usia starb und wurde bei seinen Vätern begraben. Man begrub ihn auf einem Feld. Sein Sohn Jotham wurde König.